zustande kommt. The will of God to be done. Dass der Wille Gottes auf dieser Welt getan Amen. Wird. Amen. Satan wants his own will to be done. Weil der Teufel will, dass sein Wille hier geschieht. He's killing people. Er tötet Menschen. He's destroying lives. Er zerstört Leben. And a lot are going to hell. Und viele Leute gehen in die Hölle. So few going to make it to heaven. So wenige Leute gehen in den Himmel. Jesus even said it himself. Jesus Christus hat es sogar selbst He gesagt. Said, the gate of hell is so wide. Er hat gesagt, der Weg in die Hölle ist so weit. He said, but the gate, you know, the narrow, it is a narrow gate. His own gate is a narrow gate. Aber sein Weg ist ein schmaler Weg. So narrow. So sehr schmal. Because, you know, that gate is so narrow that, you know, how many people are going through there. Dieser Weg ist so schmal und nur wenige nehmen diesen Weg. But the gate of hell Aber der Weg, der in die Hölle is führt, so wide. Ist sehr breit. If you look at Satan's system today, his ways today, seine Wege anschauen, there are so many ways so viele you can Wege go to Satan. Nutzt er, um Leute zu sich zu führen. There are many ways he can go through you. He can bring you to himself. Es gibt viele Wege, die er nutzt, um einen zu ihm selbst zu bringen. You know, if you look at churches today, wenn wir uns Kirchen anschauen, to have a living church is so difficult. Eine lebendige Gemeinde zu haben, ist sehr schwierig. It's so difficult. Ist sehr schwierig. Why? Because, you know, Satan knows that people are hungry of the kingdom, kingdom of heaven. Dass Leute nach dem Königreich Gottes hungern. And you know, he knows that he has to have many ways. Er weiß, dass er viele to help them, you know, to open many ways for them that they can go through dass er this viele kingdom. Wege ins Verderben schaffen muss, damit Leute den einen Weg, der ins Leben führt, verpassen. Especially through religion. Besonders today. Durch Religion macht er das heute. He's taking people to hell through religion. Er führt Leute in die Hölle durch Religion. He uses religion more than any other thing. Religion nutzt er mehr als alles andere. Is somebody getting it? Mm. Religion is number one goal today. Religion ist das Nummer eins Mittel, was er nutzt, um viele Leute in die Hölle zu führen. We were in John 14 on Sunday. Wir waren am Sonntag bei Johannes 14. You know, Jesus said, I am the way. Jesus sagt, ich bin der Weg. I am the way, the truth and the life. Die Wahrheit und das Leben. Hey, I'm the way, the only ich way. Ich bin der einzige Weg. He did not say, I am a way. Er hat gesagt, ich bin ein Weg von like the only way. Sondern ich bin der einzige It's Weg. It's only through Christ, through Jesus Christ, you can go to the true Nur God. Nur durch Jesus Christus finden wir zum wahren Gott. But through Satan, through religion, religion, even through Moses, selbst durch Mose, go to Satan. Finden wir nur den Teufel. Amen. Amen. He did not tell us to go through Moses. Er hat gesagt, dass wir durch Mose gehen sollen, obwohl Mose in der Bibel ist. Moses was one of the prophets. Auch wenn Mose einer der Propheten war. He did not tell us to go through Abraham. Auch nicht durch Abraham. It's no longer through Abraham. Ist auch nicht mehr durch Abraham. Before the coming of Christ, yes, Abraham. Bevor Christus gekommen ist, ja, da war Abraham. Amen. But now it is jetzt, only through Christ. Nur noch durch Jesus Go to John 14 so that you can also again see it for yourself. Amen. Amen. John 14. Johannes 14. Verse 6. Johannes 14, Vers 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father. But by me. Amen. Amen. I am the only way. Ich bin der einzige Weg. No other way. Es gibt keinen anderen Weg. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said that the Lord, this world needs us. Er hat gesagt, dass Jesus sagt, dass diese Welt uns braucht. They need us so much. Sie brauchen uns. You know, if you go to Luke 16, go there. Lukas 16. Look, go there, please. Luke 16. Lukas 16. Verse 29. Lukas 16, 29. And see what Abraham said to the rich man. Und wir sehen, was Abraham zum reichen Mann gesagt hat. Verse 29. Lukas 16, 29. Yeah, he's telling, he told the rich man that we are here. Er hat dem reichen Mann gesagt, wir sind hier. Somebody getting it. He said, we are here. Wir sind hier. They should listen to us. Sie sollten uns... Can you get it? Die Kinder Gottes sind... People should listen to us. Okay. Die Kinder Gottes sind hier auf Erden und sie sollten... die Menschen sollten auf sie hören, damit sie eben nicht in die Hölle gehen. Sie brauchen keine Vision oder Erscheinung von irgendeinem verstorbenen Propheten, sondern sie sollen auf die Kinder Gottes hören, die jetzt noch am Leben sind. You know, the rich man wanted Abraham to send somebody from the dead to the family, to the world, to tell the world that hell is real. Heaven is real. Der reiche Mann wollte, dass Abraham irgendeinen Engel oder irgendein Wesen schickt, was sich seinen Brüdern, die noch am Leben sind, offenbart, damit diese Leute von dieser Offenbarung so geflecht sind, dass sie dann sich doch für Jesus entscheiden. Aber Abraham hat gesagt, wenn sie nicht auf die Leute hören, die unten sind, dann werden sie auch nicht auf irgendeine Vision hören. Abraham, Vers 29. Abraham said unto him, they have Moses and they have prophets. Let them hear them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the world they need us today. Die Welt braucht uns heute. If you are saved, help others to be saved. Wenn du errettet bist, hilf anderen Leuten auch errettet zu sein. Don't let your salvation end with you. Deine Errettung soll nicht bei dir vorbeigehen. They need Christ. Die Leute brauchen Christus. They need our prayer. Sie brauchen unsere Gebete. And the message of Christ. Und die Botschaft von Christus. They need Christ so much. Sie brauchen Christus sehr. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Matthew 5. Matthäus 5. Let me see. Matthew 5. Matthew 5. Matthäus 5. Praise the Lord. Hallelujah. And let us see what Jesus said about us there. Wenn wir uns anschauen, was Jesus Christus über uns dort sagt. Amen. Amen. Verse 13 to 16. 13 bis 16. Amen. He said, you are the salt of the earth. He's talking about you and me. Er redet über dich und mich. Ihr seid das Salz der Erde. And we never believe that. Aber wir glauben das nicht. Because we walk by sight. Weil wir per Sicht immer gehen. Amen. We are only seeing what we are not doing for God. Wir schauen nur auf das, was wir nicht machen. We never see what he is doing for us. Aber wir schauen nicht auf das, was er für uns getan hat. Aber was er immer für uns tut. Our focus should not be on what we do for him. Unser Fokus sollte nicht auf dem liegen, was wir für ihn tun. But on what he did for us. Sondern auf dem, was er für uns getan hat. That's how to love him. So lieben wir Gott. That's how to fall in love with him. So verlieben wir uns in Jesus. That is how to love him from your heart. So lieben wir ihn aus dem Herzen. And that is how you can love others. Und so kannst du auch andere Leute lieben. Amen. Amen. God kind of love is not based on what you do. Gottes Liebe basiert nicht auf dem, was du tust. It's based on what Christ did for you. Basiert auf dem, was Jesus Christus für dich getan hat. And that is why if you are going to love people with God kind of love, wenn du Leute mit Gottes Liebe liebst, it will not be based on what they do for you. Basiert es nicht auf dem, was sie für dich tun. If you don't greet them, they don't answer. It doesn't matter. Ob so sie begrüßt und sie dich nicht und sie dich deswegen ignorieren. What matter is that you want if they are God's children, you know, because of the Christ in them, wegen Christus in ihnen, wenn sie Kinder Gottes sind, wegen Christus in ihnen liebst du sie. But if they are not God's children, you are owing them something. Aber wenn sie keine Kinder Gottes sind, schuldest du ihnen etwas. What are you owing them? Was schuldest du ihnen, Liebe? You are owing them Jesus Christ. Du schuldest ihnen Jesus Christus. The love you are owing them is not the love of this world. Du schuldest ihnen nicht die Liebe dieser Welt. It is the love of Christ. Sondern die Liebe von Christus. The kind of love. Gottes Liebe. That is to preach Christ to them. Das Evangelium zu verkünden. That is what you are owing them. Leute vor dem Tod zu bewahren. It's not giving them money or you know there are a lot of things. This system of this world they believe they help others. Und nicht nach dem System der Welt Geld geben oder irgendwas anderes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you are the salt of the earth. But if the salt hath lost its savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden underfoot of men. Verse 14. 14. He said, you are the light of the world. Oh, Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. Without you, people are in darkness. Ohne dich sind Leute in der Dunkelheit. In your place of work, you are the light there. Bist du das Licht? You know, if you want to know that, you go to Joseph. Wenn du das wissen willst, geh zu Joseph. In Genesis 37. In 1. Mose 39. Amen. Mm. Genesis 39. In 1. Mose 39. Amen. Mm. You know, Joseph was the light in Potiphar's life. Josef war das Licht im Hause von Potiphar. Amen. Amen. You know, let's go to Gordon. Put something here and let us quickly go there. Wir gehen kurz dahin. Go to Genesis. 1. Mose. From 1. 1. Mose 39. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph. Praise the Lord. Hallelujah. Just like the Lord is with you. Genauso wie der Herr mit dir. Amen. He said, I will not leave you, I will not forsake you. Ich werde dich nicht verlassen, hat er gesagt. I am in you, you are in me. Ich bin in euch und ihr in mir. And nothing can separate you from me. Und nichts kann mich von euch trennen. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Mm-hmm. Why? Because the Lord was with him. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang, weil der Herr bei ihm war. It's not here, it's not talking about property. Es ging nicht um seinen Besitz. It's somebody getting it. Mm-hmm. You know, if somebody was to be called a prosperous man, it should be Potiphar, according to the word system. Wenn man jemanden einen erfolgreichen Mann in dieser Geschichte nennen sollte, dann wäre es doch eigentlich dieser Potiphar, dieser Meister, der ihn sogar gekauft hat als Sklave. But in Christ world. Aber in Christus. Amen. Amen. How to prosper is not about how many cars you have, how many money, how many house, how many. You know, how many. There's nothing at all. Kann man Erfolg nicht an Besitz messen? You know, here a slave. Er ist ein Sklave. That was about to be bought. Der verkauft wurde. He was naked because then, if you are going to buy a slave, that slave must be naked. Weil zu der Zeit, wenn man Sklaven gekauft hat. Mussten diese Sklaven nackt auf dem Markt sozusagen stehen, weil die Leute mussten gucken, okay, ist bei dieser Person alles in Ordnung, weil sie wollen nicht eine Person kaufen, die dann vielleicht ein Problem hat, wenn sie das dann zu Hause erst merken, sondern man will ja alles sehen. Amen. They naked him. Deswegen haben sie ihn ausgezogen, you know, upon everything. Weil nichts hatte. Obwohl er nichts hatte. And the Bible said the Lord was with Joseph. Aber der Herr war mit Joseph, obwohl er nichts hatte. Nothing. You know, if we can really believe him, and know his way, and know his system, we will never be sad in a second. Werden wir keine Sekunde lang traurig sein. Amen. Amen. Walk by faith and not Wandelt by sight. Im Glauben und nicht per sich. Walk by who you are in the Wandelt spirit. Nach deiner Identität. Walk by your name is written in heaven. Wandle danach, dass dein Name Walk by you are son of God. Wandle danach, dass du ein Sohn Gottes bist. Amen. Amen. And he was a prosperous man. Why? Because the Lord was with him. Weil der Herr bei ihm war. And he was in the house of his master, the Egyptian. The Egyptian is supposed to be called the prosperous man. Eigentlich dieser Ägypter wäre der erfolgreiche von den beiden. Vers 3. And his master saw that the Lord was with him. Are you getting it? Mm-hmm. You know, it says we are the light. Wir sind das Licht. And they know if you are really the light. Und sie erkennen, ob du wirklich das Licht bist. Because the light can never be hidden. Weil das Licht kann nicht versteckt werden. And his master saw that the Lord was with him. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Is that not wonderful? Amen. Amen. Don't put your name there. Schreib deinen Namen da rein. Praise the Lord. Hallelujah. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had, he put into his hand. Praise Jesus. Amen. Amen. Just look at Joseph's life. Schau dir das Leben von Josef an. Somebody that has been going from problem to problem. Jemand, der von Problem zu Problem Family hating. Seine Familie hat ihn gehasst. He was hated by his brothers. Er wurde gehasst von seinem Bruder. And he was sold. Er wurde verkauft. Out of jealousy, they sold him. Aus Eifersucht haben sie ihn verkauft. You know, it doesn't matter how Satan push you. Es ist egal, was der Teufel auf dich schmeißt. Der Erfolg gehört dir. You know, stop, you know. If you are Joseph, he might not want to be sold. Wenn du Josef fragen würdest, hätte er vielleicht gesagt, ich will gar nicht verkauft werden. As you are, you getting it? But you know, whatever Satan throws at you, it's always egal, was der Teufel auf dich schmeißt, es ist immer Erfolg. That's why it doesn't matter pass or fail. Deswegen ist bestehen oder versagen, egal. If you look at Joseph, it's as if he failed when he was sold. Wenn wir uns Joseph anschauen, sieht es so aus, als ob er versagt hätte, als er verkauft wurde. Amen. It was as if he failed. Er versagt hätte. The family that he called family, they were no longer there. Die Leute, die er Familie genannt hat, he was now alone. Hat ihn verstoßen, er war alleine. But he was never alone. Aber er war nicht alleine. Amen. Amen. He was never alone. God children, you are never alone. Niemals alleine. Oh, Daddy, thank you. Amen. You are never alone. Niemals alleine. In the midst of those, you know, he said, I send you into the midst of wolves. Er hat gesagt, ich schicke euch inmitten von Wölfen. Those people, they are wolves. Diese Leute sind Wölfe. Because they allow Satan to go through them. Weil sie lassen zu, dass der Teufel durch sie wird. Amen. Amen. He sent you, but you are not without him, without Christ. Er hat dich gesandt, aber du bist nicht ohne ihn. He said, anytime they ask you a question, my father, that the spirit of my father, that lives inside you is going to speak through you. Don't be afraid of anything. Wenn man euch Fragen stellt, macht euch keine Sorgen, weil mein Geist, den der Vater geschickt hat, er wird durch euch sprechen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Go back to Matthew 5. Matthäus 5. You are the salt of the earth. Wir sind das Salz der Erde. Amen. Amen. Jesus said that in verse Jesus sagt das 13. Then in verse 14 he said, you are the light of the world. Matthäus 5, 14. You know, verse 13, he said, without you, that food is tasteless. Er hat gesagt, ohne dich ist dieses Essen geschmacklos. You know, without sugar, ice cream is tasteless. Ohne Zucker ist Eis nach nichts. You know, without salt. Ohne Salz. I don't even know. Oh, Daddy, thank you. Without you. Ohne dich. Things are not working. Funktionieren die Dinge nicht. People need you. Leute brauchen dich. He said there are his children that are being killed. That he wants them to make heaven, but they are being killed. They are making hell. So viele Leute werden, so viele Leute sterben, die eigentlich errettet werden müssten. Aber sie gehen unerrettet in die Hölle. You are the salt of the world. Wir sind das Salz der Erde. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. 15. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. You know, when you are in your place of work, wenn du auf der Arbeit bist, worüber denkst du nach? You are going to be thinking of something. Du wirst über irgendwas nachdenken. What do you think of? Worüber denkst du nach? You better allow it to be Christ. Lass zu, dass es Christus that ist. That is how to live the light of this world. So leben wir das Licht dieser Welt. The light is all kind of light. Sein Licht. His salt, the salt is all kind of sein salt. Sein Salz. What he calls salt, what was he calls light. Was er Salz nennt, was er Licht nennt. Amen. Amen. You know, in your place of where, wherever you are going to think of something. Du wirst über etwas denken. The same mind you use to worry. Dieser Ort in deinem Kopf, mit dem du dir Sorgen machst, the same mind you used to meditate. Ist auch der gleiche Ort, wo du über Gottes Wort eigentlich nachsinnst. It's either you are going to be worried about things. Entweder wirst du dich über Dinge sorgen. Or you are going to be filled with Christ. Oder es ist erfüllt sein mit somebody Christus. Getting it. Amen. Amen. That same mind that you used to worry. Die gleichen Gedanken, mit denen du dich sorgen. That same mind he wants you to use you to meditate on him. Er will, dass du es nutzt, über ihn nachzusinnen. It's not by reading Bible 24/7. Nicht nur 24/7 die Bibel. That you can think of how he loves you. Sondern darüber nachsinnst. And he came here to die for you. Er dich liebt. If that is all you think of the whole day. Wenn du den ganzen Tag nur darüber nachdenkst, dass er für dich gestorben ist, das reicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's not reading the Bible. Es geht nicht so 24, die Bibel zu lesen. Look at, we just read Joshua 1. Wir haben Joshua 1 gerade gelesen. Yeah, he said, meditate in my word, both day and night. Er hat gesagt, sinne über mein Wort nach Tag und Nacht. He did not say, read my word. Er hat gesagt, lese mein Wort Tag meditate. Und Nacht. Sondern du sollst darüber nachsinnen, das verarbeiten. All this message, they come through meditation. All diese Botschaften kommen durch dieses Verarbeiten. Once I start meditating, everything just wenn ich über Gottes Wort, even when I'm sleeping, I meditate. Wenn ich, selbst wenn ich schlafe, verarbeite ich Gottes Wort. They all come through meditation. All das kommt durch Verarbeitung. Praise the Lord. Halleluja. Verse 15, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine. You let your light so shine. Du musst zulassen, dass dein Licht leuchtet. You are the one that is going to think of Christ. Du bist derjenige, der über Christus nachdenken wird. Allow your light to shine. Du musst zulassen, dass dein Licht leuchtet. Keiner wird es für dich anmachen. This light is not coming from outside, it's coming from inside. Weil dieses Licht kommt nicht von außen, es kommt von innen. It's coming from inside. Es kommt von innen. As a man thinketh in his heart, so he is. So wie ein Mensch über sich denkt. If you allow Christ to occupy your heart, the outside will be Christ. Deine Gedanken und dein Herz umgibt, dann wirst du auch Christus ausleben. Praise the Lord. Halleluja. Let your light so shine. Dein Licht soll leuchten. Before men, that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. It's not the good, what this world called good. Und hier diese guten Werke, es geht nicht um das, was diese Welt nennt. It's what Christ called good. Sondern das, was Christus nennt. Amen. Amen. It's not what this world Es geht nicht um das, was diese Welt gut nennt. That's what Christ called good. Sondern was Christus gut nennt. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Then the Lord also mentioned to me about Black Lives Matter. Der hat mit mir auch über Black Lives Matter gesprochen. He said we are to be there for them. Er hat gesagt, wir sollen für diese Leute da sein. And not against them. Und nicht gegen diese Leute sein. He said we are to pray for them. Wir sollten für sie beten. He said they need us. Weil sie uns brauchen. Amen. Amen. He said they need our prayer. Sie brauchen unsere Gebete, diese He Leute. Said they need us. Sie brauchen uns. They need the true gospel of Christ. Sie brauchen das wahre Evangelium. They need the truth. Sie brauchen die Wahrheit. Amen. Amen. He said we should always pray his will for them. Wir sollen seinen Willen für diese Menschen beten. You know Luke 11. Lukas Quickly 11. Go to Luke 11. Lukas 11. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 11. Lukas 11. Verse 1 to 3. 1 bis 3. It's a quadruplet, please. Yeah. Can she read, help us to read verse 1? Okay. Verse 2, yeah. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, Susie, can you help us to read verse 1? Mm-hmm. Und es begab sich, dass an einem Ort im Gebet war. Und als aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. As John also taught his disciples. Amen? Amen. You learn to pray. Wir lernen zu beten. You learn to love. Wir lernen zu lieben. What kind of love does not come by seizure? Gottes Liebe ist kein Anfall. It's not what you cannot control. Es ist nicht etwas, was man nicht kontrollieren kann. It's not butterfly in the stomach. Es sind auch keine Schmetterlinge im Bauch. Amen. Amen. You learn to Wir love. Wir lernen zu lieben, love. Christus. Amen. Because we are not born with His love. Weil wir sind nicht geboren mit seiner Liebe. In Christ's word is a learning word. You learn everything in His word. Königreich von Christus, da lernen wir Dinge. Because everything here on earth, the world system, they are so opposite of His word. Das Weltsystem, in das wir geboren sind und das wir gewöhnt sind, ist das Gegenteil von seinem Königreich. It's like Nigeria and Germany. Wie Nigeria und Deutschland. Or Congo and Germany. They are two different countries. Kongo und Deutschland, zwei verschiedene Länder. What they do there, what they do here. Have you know the food, the clothes. Now you can see alles everything so different. So anders. Also Christ's word and the natural world. Auch is, they are das so Königreich different. Gottes. They are like there and there. They are never the same. Diese Welt sind nicht gleich. We all know how to love the love of this world. Wir alle wissen, wie wir die Liebe dieser Welt Amen. Lieben. There's no example of the love of Christ. Aber die Liebe von Christus, die sehen wir nicht. Except Christ teach us by himself. Christus muss uns das beibringen. The Holy Ghost is the teacher that teaches us how to love der his uns love. Zeigt, wie wir seine Liebe weitergeben. Amen. Amen. He said to them, they said to him, teach us how to pray. Sie haben ihm gesagt, zeig uns, wie wir beten sollen. Praise the Lord. Hallelujah. You'll go to Titus 2. Go to Titus 2. And Titus 2. We'll be coming back here. Praise the Lord. Hallelujah. Titus 2. Titus 2. Titus 2, 3 and 4. Titus 2, 3 and 4. Are we there, please? Amen. Mm-hmm. It said, the aged women, likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusation, not giving too much wine, teachers of good things. Talking about those that have Christ. Amen. Hier geht es um die Frauen, die Christus haben. Amen. Amen. That they may teach the young women to be sober, to love their husbands. You learn to love your husband. Du lernst deinen Ehemann zu lieben. He gives you mates. Er gibt dir einen Partner. And you love to, you learn to love that. Du lernst diese Person zu lieben. So you don't love that mate before he gives you mates. Du liebst diese Person nicht, bevor er dir diese Person übergibt. He gave Adam, he gave Eve to Adam. Er hat Eva Adam geschenkt. He gave Rebecca to Isaac. Rebecca hat er Isaac geschenkt. He gave Ruth to Boaz. Und Ruth hat er somebody getting it. Boaz geschenkt. You learn to love. Wir lernen, diese Leute zu lieben, die Herr uns gibt. You don't love before you learn. Wir lieben nicht, bevor wir lernen. Amen. We don't choose before bringing him or her to Christ. Genauso entscheiden wir auch nicht, bevor wir diese Leute zu Christus geben. He said, you learn to love your husband, to love their children. Unsere Ehemänner und unsere Kinder zu lieben. You learn, why do you learn to love his love? Wieso lernen wir seine Liebe? Because his love does not come automatic. Weil seine Liebe nicht automatisch kommt. Because there's no example of his love in this world. Weil diese Liebe auf dieser Welt von ihm the love of this world is based on condition. Diese Liebe dieser Welt basiert auf Bedingungen. If you love me, I love you. That's not God's love. Ich dich zurück, that's satanic word. That's demonic word. That's this world's love. Das ist teuflische Liebe. Das ist that's why there's marked the divorce. Separation everywhere. Because the love that they believe they love is not Christ's love. Weil die Liebe, die sie meinen zu lieben, this, ist nicht die Liebe von Christus. The slightest there's problem, then there's separation. Bei der kleinsten Sache gibt es ein Problem und dann gibt es auch. What kind of love is without condition? Aber Gottes Liebe ist bedingungslos. He loves you without condition. Er liebt dich bedingungslos. Unconditional love. Bedingungslos. Amen. Amen. And that is the same love you want you to love one another, love others. Liebe sollst du anderen weitergeben. The unconditional love. It's not because they are good to you. Nicht, weil sie gut zu dir sind. He said, love your enemy. Sondern liebe deine Feinde sogar. Amen. Pray for those that hate you. Bete für die, die dich hassen. Is somebody getting it? His love is what. Without him, you cannot love his love. Deswegen, ohne Jesus kannst du seine Liebe nicht weitergeben. And that's why in Christ's world, for him to help us to choose a mate, it takes time, a lot of time. Deswegen, because he's not going to choose who is going to love you with this world love to give you. Deswegen dauert es manchmal etwas vor der Herr, dir deinen Ehepartner offenbart, weil er wird dir nicht jemanden schenken, der dich mit der weltlichen Liebe liebt. He's going to, you know, he's going to be based on his own love. Es wird auf seiner his Liebe own kind of love. Auf seiner bedingungslosen Liebe wird Amen. Amen. That don't matter what, you are still there for one man another. Man ist immer noch da füreinander. Amen. Amen. No matter what, you know, people can have accident after marriage. Maybe their leg is not like this. Nothing. Or their mind, you know. Nach der Ehe, also nach der Hochzeit, kann jemand einen Unfall haben, dann sieht eine Person nicht mehr so aus wie vorher. The face is no more so beautiful. Das Gesicht ist nicht mehr schön. You know, something is going to happen. Etwas wird passieren. And the other side, the other one, everything is complete. Und bei der anderen Person ist immer noch alles gleich wie vorher. Amen. Mm-hmm. And the other side, you know, One is becoming a burden to the other. Und der eine wird auf einmal zur Last des anderen. Amen. But God kind of love. Aber Gottes Liebe. God kind of love. Gottes Liebe. Is so wonderful. Ist wundervoll. Amen. Amen. It's not bad, you know, when there's problem, you don't go to parents. Wenn es Probleme gibt, your natural parents. Geht man nicht zu seinen Eltern. You go to Christ. Man geht zu Christus. You go to the word of God. Man geht zu Gottes Wort. Now, you know how would Jesus solve this problem? Wie würde Jesus dieses Problem lösen? Because your new parents, your new mother, your new father is no longer the natural people. Weil dein neuer Vater ist Jesus, deine neue Mutter ist it's Jesus. Now Christ's family. Christus ist deine Familie. It's now about Jesus Christ. Es geht jetzt um Jesus the Lord, his life you now have is no longer the old life. Was du führst, ist mir das alte Leben. The old life, you know, you choose your husband, you choose your wife, you choose them. Entscheidest du über dein, über wen du heiratest, wohin du ziehst, wo du arbeitest, das entscheidest du alles. But the new life Christ chose. Aber das neue Leben, was Christus gegeben hat, da entscheidet Christus über alles. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Back to Luke, please. Lukas. Praise the Lord. Halleluja. If you want to read about God kind of love, you go to 1 Corinthians 13. In 1. Korinther 13 da kann man mehr über Gottes Liebe nachlesen. The love, the wonderful love. Seine wundervolle Liebe. The love that is never tired. Eine Liebe, die auch the love that never müde wird. Die nicht aufgibt. It's never, there's no giving up. Das kann aufgeben. Amen. The love of this world is a matter of time. Die Liebe dieser Welt ist eine Frage der Zeit. Sie hat eine Grenze. Amen. Then back to Luke 11, please. Lukas 11. Then verse 2. Lukas 11, Vers 2. Before we continue with verse 2. So also we learn to speak in tongues. Let me quickly say that. Amen. Genauso lernen wir auch in fremden Zungen zu beten. We learn to speak in tongues. Wir lernen in fremden Zungen zu beten. Amen. That's why it's good to speak in tongues at all. Deswegen ist es gut auch zu Hause in fremden Zungen learn zu beten. Learn by yourself. You für know, dich selbst. Sometimes you can start with putting on time. Manchmal kannst du auch anfangen erstmal mit einem 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Mit einem Wecker das einzustellen. As the Lord just directs you. So wie der Herr dich leitet. You understand me? It's not you must that without it God does not love you. No. Und because es geht darum, dass wenn wir das nicht machen, dass der Herr uns nicht liebt. Because speaking in tongues is one of his gifts. In fremden Zungen sprechen ist einer seiner Gaben. And it brings out, you know, once you are born again, everything you are in need of are in your spirit. Wenn wir wiedergeboren sind, ist alles, was wir brauchen, in unserem Geist. The solution to all problems in your life. Alle Probleme in unserem Leben sind in unserem Geist. Baptism of the Holy Spirit is what brings them out. Und die Taufe des Heiligen Geistes ist das, was das alles hervorbringt. And without you have a relationship with Christ through the Holy Ghost. Keine Beziehung mit Christus hast durch den Heiligen Geist. Are you getting it? Through speaking in tongues, it's like the cup you used to draw water from the well. Weil dieses in fremden Zungen beten ist sozusagen dieser Eimer, mit dem du aus diesem Brunnen schöpfst. Amen. Amen. You know, without it, you know, you cannot live the life you want you to live because your being in the spirit brings out what is in your spirit. It's spirit to spirit. It brings them out into the physical world. Weil im Geist zu beten, im Geist mit dem Herrn zu kommunizieren, bringt das, was in deinem Geist ist, hervor. You learn to speak in tongues. Wir lernen, fremde Zungen zu beten. Amen. Amen. But not man teaching you how to speak in tongues, but the Holy Ghost teaching you. Ein Mensch bringt es dir bei, sondern es ist der Heilige Geist, der dir das bringt. That's wrong. Some churches, they gather people and be teaching them how to say that is not speaking in tongues. Es gibt ein paar Gemeinden, wo man Leuten lehrt, wie man fremde Zungen betet und sagt, okay, sag jetzt das nach, aber das ist Irrlehre, das ist falsch, sondern der Heilige Geist bringt jedem persönlich bei, wie er zu sprechen hat. How do you believe you are saved? Wie glauben wir, dass wir errettet sind? After prayer, you believe you are saved. Nach dem Gebet glauben wir, dass wir errettet sind. You have never seen your, have you seen heaven, your name there? Hast no. du You believe. It's by believing that you live in Christ's word. Du hast deinen Namen noch nicht im Buch des Lebens stehen sehen, sondern durch Glauben glauben wir, dass wir errettet sind. So also the baptism of the Holy Spirit. After prayer, you believe you have him. You are filled with the Spirit. Dass wir gefüllt sind. And you have relationship. And from there, the building is continued. The Holy Ghost will now teach. He will teach you. Lehrt uns der Heilige Geist weiter. It's between you and him. Es ist zwischen ihm und dir. You invite him in everything you are doing. Ihm und dir. Amen. Wir laden ihn in alles ein, was wir tun. No matter how small, big, whatever, invite him, allow him to be part of everything in your life. Wir laden ihn in alles ein. He's a gentleman. He's a person. Höflich. He's not a spirit roaming around. Er ist nicht einfach nur ein Geist, der umherlungert, sondern er ist eine Person. Amen. And he loves invitation. Und er liebt es, eingeladen zu werden. Praise the Lord. Hallelujah. He's the one to teach you. If you go to 1 Corinthians 2, verse 13. Put something here and quickly go there so that we get that. 1 Corinthians. 1 Corinthians 2, 13. 2, verse 13. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 2, 13. 1 Corinthians 2, verse 13. He said, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but with the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Praise the Lord. Amen. The Holy Ghost is our teacher. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Things of the Spirit. Der uns geistliche Dinge beibringt. Teach us how to speak in tongues also. Zeig uns auch, wie wir in fremden Zungen beten. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then he talked about those that are fighting racial justice. Und er hat über die gesprochen, die gegen Rassismus kämpfen. Amen. Mm. He said they are fighting with wrong weapons. Sie kämpfen mit falschen Waffen. Amen. Amen. They are fighting with wrong weapons. Sie kämpfen mit falschen Waffen. Go back to Luke 11. Lukas 11. Then from verse 2, he said, and he said unto them. Lukas 11, Vers 2. When you pray, say, our Father which art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Praise the Lord. Hallelujah. He said we are to pray that his will be done here. Wir sollen beten, dass sein Wille, Lukas 11, Vers 2, das Wir sollen beten, dass sein Wille wie im Himmel so auf Erden passiert. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, we are coming from there. Wir kommen von dort. Where is Amen. Amen. He wanted to colonize here. Er wollte diese Welt bevölkern. To now become visible heaven. Damit dieser Erde ein sichtbarer Himmel. Where he is, invisible heaven. Dort, wo er ist ein unsichtbarer But here, visible Aber heaven. Diese Erde sollte ein sichtbarer Himmel sein. You know, colonized. Then he brought his people here, so that they can live here and be here. Deswegen hat er seine Leute hingebracht, damit sie hier hinkommen und leben. He has his purpose. Er hat seinen Zweck. His purpose still stands. Sein Zweck bleibt immer noch der gleiche. His plan is what changed. Sein Plan hat sich aber geändert. Satan changed his plan. Der Teufel hat seinen Plan geändert. Durch Eva. Is somebody getting it? Mm-hmm. But his purpose remains. Aber der Zweck bleibt. He still wants to achieve it. Er will ihn immer noch erreichen. Amen. Amen. And nothing can stop it. Und nichts kann das aufhalten. Praise the Lord. Halleluja. He said they are using the wrong weapons to fight. Sie nutzen die falschen Waffen, um zu kämpfen. He said he hears their cry. Er hat gesagt, er hört ihre Schreie. Amen. He said he hears their cry, not just in America, all over the world. Er hört ihre Schreie. He said he's hearing their cry. Überall auf der Welt hört er ihre Schreie. Then he referred to Israel. Und er hat es dann auf Israel when they were in Egypt, als sie in Ägypten waren, how they were crying, wie sie geschrien and haben. He heard their cry. Und er hat ihre Schrei gehört. Zweiter Mose. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Exodus 3. 2. Mose 3. Vers 7. Vers 7. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. And I have heard their cry by reason of their taskmakers. For I know their sorrows. Somebody getting it. Und der Herr Amen. Sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Praise the Lord. Halleluja. He said, I heard your cry. Ich höre ihre Schreie. Amen. He heard our cry. Er hört unsere Schreie. And that's why he also gave us Jesus. Deswegen hat er uns Jesus gegeben. Amen. Amen. And that's why he wants us to be there for one another. Deswegen will er, dass wir da sind für Leute. He wants us to be there for them. So viele Menschen da he sind. Said his people are being killed and destroyed. Weil die Leute werden zerstört. Amen. Amen. The root of a problem is always the real problem. Die Wurzel eines Problems ist immer das wahrhaftige Problem. Amen. Amen. The real problem is the root. Das wirkliche Problem ist die Wurzel. And it is only one person that can deal with the root. Nur eine Person kann diese Wurzel bearbeiten. That person is Christ. Und das ist Christus. That dealt with the root. Der mit dieser Wurzel diese Wurzel angegriffen hat. He said they should turn to who dealt with the root. Er hat gesagt, sie sollen sich zu dem, sie sollen den wiederfinden, der die Wurzel bearbeiten kann. The root has been dealt with. Die Wurzel wurde bearbeitet. Amen. Amen. In Matthew 5 again, amen. Matthäus Vers 25 and 26. 25 und 26. He talks about that, you know, giving up. Aufgeben. You know, giving up to fight for yourself. Wir sollen aufhören. Für uns selbst zu kämpfen. And then allow him to be the one that fights for und zulassen, dass der Herr us. Is somebody getting it? Mm-hmm. Stop fighting for yourself. You cannot win. You cannot have victory when you fight for yourself. Nicht gewinnen, wenn wir für uns selbst kämpfen. You know, imagine the children of Israel. Stell dir vor, die Kinder Israels to Pharaoh. Und der Pharao. They can do nothing. Sie hätten nichts auswirken können. You can kill them in a can just destroy all of them. In einer Sekunde hätte er einfach alle auslöschen können. But when they turn to the Lord, aber als sie sich zum Herrn gekehrt haben, our God is a fighter. Unser Gott ist ein Kämpfer. He, you know, actually, he does not fight. Eigentlich kämpft er nicht. But he have Angel Michael. Aber er hat Engel Michael. And other angels. Und andere Engel. That fight for him. Die für ihn kämpfen. Amen. Amen. We will still continue with that of angels. Amen. Also in he said we are to remind Satan always of his defeat. Wir sollen den Teufel immer noch wieder daran erinnern, dass er verloren hat. And we are to remind ourselves always that before any problem we already have victory. Und selbst daran erinnern, vor dem Problem haben wir schon die Lösung. Amen. Amen. Because of time, I will not go to some of them. Amen. The time has gone. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Colossians 2, he said we are to remind Satan that he has been defeated. In Kolosser 2, den Teufel daran erinnern, dass er besiegt wurde. Amen. Amen. And John 16, 32 to the end, he said we are to remind ourselves that before any problem we already have victory. Vor dem Problem haben wir schon Erfolg. Oh daddy, you know if you can live the life of Christ, wenn wir das Leben von Christus führen, you will not be stressed out. Wenn wir keinen Stress haben. You know, I heard that word stress. Ich hasse das Wort Stress. I don't want to hear it. Ich will das nicht hören. You know, yeah, they love it so much. Welt liebt no man wonder das. They are stressed out. Deswegen haben sie auch Stress. Amen. They love it. Sie lieben es, das amen. Zu sagen. And we are to hate it. Sind, it doesn't belong to us. Es gehört uns nicht. If you are if that you know that word that there are words that belong to Satan. Es gibt Worte, die dem Teufel gehören. That does not belong to Christ. Christus aber nicht gehört. Amen. Amen. And there are so many good love. Good love does not belong to Christ. Genau wie Glück. Good luck is not for Christ. Glück, das hat auch nichts mit Christus. Good luck is flesh and blood. Glück hat was mit Fleisch und Blut zu tun. Blessing is Christ. Segen ist von Christus. Check the Bible from A to Z. There is nothing like versucht good luck. Da wünscht niemand irgendjemanden everything Glück. Blessing, favor. Das ist immer der Segen oder die Gunst des Herrn. Amen. Amen. Positive thinking. There are a lot of things. You know their language, their words. We are to learn our Father's ways. How he speaks. Oder positives Denken. Da, es gibt in der Bibel auch nichts über positives Denken, sondern Das sind alles Worte, die von der Welt sind. Und wir sollten lernen, wie der Herr spricht. Praise the Lord. Halleluja. Maybe we go to one place, we can see how the Lord speak. Amen. Amen. How he speak. So an, wonderful. Amen. Spricht. We have to learn how he speak and we speak that way. Amen. Wir müssen lernen, wie er spricht und auch so sprechen. He said you have to turn to Christ, to him. Diese Menschen sollen sich zu ihm wenden. Yes, you stop using Satan's weapon. Und auch to fight. Die teuflischen Waffen nutzen, um zu kämpfen. He said the children of Israel, they you know they have been using Satan's weapon. Die Kinder Israels. They were using it. Die teuflischen until Waffen they not turned to him. Bis sie sich dann then he fought for them. That's how they have victory. Dann konnte Gott auch für sie kämpfen. Und so haben sie den Sieg gehabt. He said they have two weapons. Sie haben zwei Waffen. Amen. Today. Heute. But they are spiritual weapons and they are physical weapons. Es gibt geistliche Waffen und physische Waffen. Amen. Amen. There are spiritual weapons and they are physical weapons. Es gibt geistliche Waffen und physische Waffen. Is somebody getting it? Amen. Amen. The spiritual is very, is they should know him. And the physical is they should go out and fight. Die geistliche Waffe ist, Jesus Christus zu erkennen. Die physische Waffe ist, wählen zu gehen. He wants us to be going out to vote. Er hat gesagt, wir sollen wählen gehen. Amen. Amen. You know, just imagine if Angela Merkel is a child of God. Stell dir vor, dass Angela Merkel ein Kind Gottes wäre. How do you? I don't know how. You know, have you ever imagined it? Habt ihr euch das schon mal vorgestellt? You know, all these people really. Also die Leute, if they are God's children from Christ, werden sie von Christus. Is somebody getting it? You know, the true God children, they don't want to be there. Die wahren Kinder Gottes wollen diese Position. Somebody is going to rule you, if you like it or not. Aber jemand wird über dich regieren, ob du es willst oder nicht. If you are not going, if you are not part of it, you are also saying that some the wrong person should rule you. Weil wenn du dich, dafür entscheidest zu wählen, nicht wählst, entscheidest du damit indirekt, dass jemand über dich regiert, den du auch für dich gar nicht willst. It's not, you know, people, I know that people will say, okay, politics, you know, it's not, he want us to be involved. In und Leute können sagen, okay, was hat denn Politik mit den Kindern Gottes zu tun? Aber der Herr möchte, dass wir da involviert sind. He made Joseph to not become prime minister. Joseph war ein Premierminister. Amen. Amen. Your motive of going there is not to win. Dein Motiv is to preach Christ. Um dahin zu gehen, ist nicht damit is to reveal Christ to the world. Sondern damit du Christus verkündigst. Their motive and your motive are two different motives. Ihr Motiv und dein Motiv sind nicht gleich. Their motive is to win. Ihr Motiv ist zu gewinnen, diese Your Wahrheit. Motive is Christ. Aber dein Motiv is somebody ist getting it. Christus zu verkündigen. You know, if it's even 5 minutes you spend it. Das sind nur 5 Minuten. Zeit hat es, um auch was zu sagen. You know how many people will hear your voice. Wisst ihr, wie viele Leute deine Stimme hören so, werden? I don't know if somebody is getting it. But because we don't want to be dead. Aber people have been destroyed. Da sein und deswegen Leute sterben, werden zerstört. Oh, this is not the message I'm supposed to preach today. Amen. Mm. You know, in Romans 13 talks about government. In Römer 13 geht's um die Regierung. Amen. And because of time, we cannot go. Please read it as your homework. Romans 13, 1-13. It talks about government. Da geht's um die Regierung. Have you ever heard, give what is Caesar to Caesar? Habt ihr schon mal den Vers gehört? And what is God to God? Gibt Caesar, was Caesar gebührt und was Gott gebührt Gott? Amen. Amen. Praise the Lord. For years, I hate this very place. I do not like it. Ja, dann habe ich eher diesen Vers gehasst. But I don't have anything of Caesar. Weil ich mir gedacht habe, ich habe nichts von Caesar und deswegen werde ich Caesar auch nichts geben. Amen. He's telling us that we are not only spirit, but aber we have the body dieser to Vers sagt uns, wir sind nicht nur Geist, sondern wir sind auch Fleisch. And we are not only that we are here. We are saved. We also want others to be saved. Und es geht auch darum, dass wir errettet sind, aber wir wollen auch, dass andere Leute errettet werden. God hates anarchy. He hates when countries are fighting. It's not coming from him. Der Herr hasst es, wenn Länder gegeneinander kämpfen. Das ist where there is riot, demonstration or protest and that there's fighting, there's burning of the, he doesn't like it. Also, it's not coming from das him. Das kommt nicht von ihm, das gefällt ihm nicht. Amen. Amen. It's not coming from das him. Das kommt nicht von ihm. Though true is, some people might even come to Christ, but it's not coming from him. Ja, durch diese ganzen Probleme können ein paar Leute vielleicht sogar zu Gott kommen, weil sie dann erkennen, dass diese Welt instabil ist, aber dennoch ist das nicht sein Wille, dass diese Welt so aussieht, wie sie heute aussieht. Amen. Go to Mark 12. Markus 12. We quickly go through then, we know where we can stop and stop. Amen. Amen. Mark 12. Markus 12. Mark 12. Markus 12. From verse 14. Markus 12, 14. And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and careth for no man, for thou regarded not the person of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar? Is it lawful to give tribute to Caesar or not? Praise the Lord. Amen. You know, since we came from Nigeria, seitdem wir von Nigeria wieder I've seen a lot of some poster concerning Jesus Christ in some places. Hier in der Stadt schon Plakate über Jesus gelesen. And it's so bold written. Und richtig groß geschrieben, diese Bibelverse. I'm always asking, who are these ich frage mich, wer sind diese Leute, die das machen? I really thank God for ich danke them. Gott für diese Leute. And that is what, you know, the people will say in Africa there are churches everywhere. Was sie sagen, ja, in Afrika gibt es auch überall Kirchen. We want churches to be in everywhere. Wir wollen, dass Kirchen überall sind. Yeah, but there should be a living church. Aber es sollen lebendige Gemeinden sein. And not dead churches that want to ruin people. Die Leute that Satan God's does is the one doing things there. We don't want mosques to be anywhere. Wir wollen nicht, dass Moscheen überall sind. Amen. Amen. We want church to church everywhere. Wir wollen, dass Kirchen but should sind. Be a living church. Es sollen lebendige Kirchen sein. Is somebody getting it? Here, Jesus did not go against the government. Jesus ist hier nicht gegen die Regierung vorgegangen. Amen. He said, give what belongs to them to them and what belongs to God. Because you are not only spirit, you have the body to deal with. Er hat gesagt, gib das, was dem Kaiser gebührt, diese Steuer, so, gib ihm diese Steuer, weil ihr seid nicht nur Geist und auch Fleisch. There is always the spiritual and the physical es part gibt den of geistlichen everything. Teil und den physischen Teil von because allem. We are both. Weil wir beides sind. Amen. Amen. Jesus was also both. Jesus war auch beides. 100% God and 100% man. 100% Gott. In Mark 4. In Markus 4. You are saying Mark. Okay. Go to Mark 4. Markus 4. From 38. 38. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, careth thou not that we perish? Here is God sleeping. Hier schläft Gott. He was sleeping. Er schlief. It means he's also man. Das heißt, er ist auch Mensch. Is somebody getting it? Then he said, 121. Go to Psalm 121. And just combine these two together. This very place we have just read in Psalm 121, verse 4. Psalm 121, verse 4. Praise the Lord. Hallelujah. Who is there? Can you help us to read this chat? Aber der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4. It says, behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. It's talking about God. Spricht über Gott. He never slumbers or sleeps. Und schlummert nicht. But we just read the place where it said Jesus was sleeping. Aber wir haben gelesen, dass eine Stelle, wo steht, dass Jesus geschlafen hat. He came here into this world. Er kam auf diese Welt. And he was 100% God. Und er war 100% Gott. And 100% man. Und 100% Mensch. So also you are 100% God. So sind wir auch 100% Gott. 100% und 100% man. Mensch. What birth Jesus? Was, durch was ist Jesus it Christus is geboren? The word of God that birthed Jesus. Wort Gottes ist der geboren. The same word of God that das gleiche Wort, was uns auch wiedergeboren hat. Amen. Go to 1 Peter. 1. Petrus. 1. Peter. 1. Petrus. 1. Peter 1. 1. Petrus 1. Verse 23. It's a be born again, not of corruptible seed. 23. But of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. It is through his word that we are born into his kingdom. Sind wir in sein Königreich geboren. So also through his word, God's word, Jesus was born into this world. Durch Gottes Wort wurde Gott, er wurde Jesus in diese Welt geboren. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 22, it told us how to clean our soul. In 22 steht, wie wir unsere Seele, unsere Gedanken reinigen. It says, see, you have purified your soul in obeying the truth. It's not obeying the word, but obeying the truth. Indem ihr der Wahrheit gehorcht und nicht dem Wort. You obey the truth, that's how you purify your soul. Du gehorchst der Wahrheit und so reinigst du deine Seele. There's a difference between obeying the word and obeying the truth. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Wort gehorchen und der Wahrheit gehorchen. A lot still obey the word today. Viele gehorchen dem Wort. A tooth for a tooth is the word of God. Aber Zahn um Zahn und Auge um Auge if you hate ist me, auch I das hate Wort. You. If you love me, I love you is the word of God. Das ist auch Gottes Wort. Love your enemy. Aber deine Feinde zu lieben, das ist die Wahrheit. And there are so many. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Also in Psalm 24, verse 1. Auch in Psalm 24, Vers 1. He said, the earth is the Lord and the fullness. Die Erde gehört dem Herrn. Amen. Amen. The earth belongs to him. Die Erde gehört ihm. Everything here belongs to him. Alles hier gehört ihm. He still have interest here. Er hat immer noch Interesse an diesem Ort. Though Satan is the God of this world. Obwohl der Teufel der Gott dieser it Erde. Means Satan is the God of the system of this world. Der Satan ist der Gott dieses, dieses Weltsystems. As far as we are still here on earth. Ja, weil wir noch hier auf Erden sind. He have interest here. Hat er Interesse hieran. His interest is still here. Sein Interesse ist immer noch in John 17, if you go there, Jesus talks about the earth here. Spricht Jesus über die Erde. There we will see how even Jesus speak. Amen. Sehen wir, wie Jesus spricht. Go, let us go there, amen. John 17. Johannes 17. Praise the Lord. Amen. John 17. Johannes 17. From verse 4. Von Vers 4. He said, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou givest me to do. Do you notice anything there? Ist euch hier was aufgefallen? Do you notice anything there? Jesus said, I have finished. Have you finished? Ich habe das Werk vollbracht. He said, I have finished the work that you sent me to do. Have you finished it? Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet. He have not finished the work. Aber er hatte hier das Werk noch nicht vollendet. He have not been crucified. Er wurde hier noch nicht gekreuzigt. He have not paid the price on the cross. Er hat den Preis am Kreuz noch nicht bezahlt. But he said, I have finished. Aber er hat gesagt, ich habe es schon zu Ende gebracht. And that's why if you are praying for somebody, you don't see that person the way you see that person before. Also wenn du für jemanden betest, siehst du diese Person nicht mehr so wie vorher. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with your own self, with the glory which I had with thee before the world was. I have manifest your name unto the men thou hast, which thou givest me out of the world. They were, and thou gavest them me, and they have kept my word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them your words, which thou givest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee. Praise the Lord. Hallelujah. Look at how he spoke again. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Felix, can you help us? Have the time gone? Yeah. Okay. Maybe we'll stop. Praise the Lord. Amen. Then, I wanted us to quickly just finish it. Amen. So we cannot finish it because, let me see. Okay. Then let me just go through without reading again. You see, if you read, please also read this John 17 yourself, eh? And see, you see places where Jesus told us, where he spoke. And through there, you know how he speak. Amen? Amen. Through there, you will know how he speak. John 17. John 17. Amen? Amen. Because we have to know how he speak. He speak in Romans 4. Also, through Romans 4, you can get how he speak also. Amen? Amen. How he speak, then you know, you understand. Before things happen, he speak them. And that's why Abraham. He changed Abraham's name to Abraham to Abraham. Mm. Why? Because Abraham was not even having any child. Then he now called Abraham the father of many nations. You believe you have it before you can have it. Somebody getting it. Yeah. So that is how he always speak. You don't speak what you see, you speak what you believe. Mm-hmm. That's the word. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He wants order in this world and not chaos. Amen? He wants peace. If it is not even his own kind of peace, he still wants it here. Amen? Though it's not his own kind of peace. But you know the peace of this world. This world believe when what they don't call peace is when people are fighting. And God, he wants this natural peace in the natural world. Amen? Amen? Because if there is anarchy in this world, it affects him also. Amen? Though, so many times, he is being forced to accept things. He is being forced to accept things. It's like in Matthew 19. If you look at Matthew 19, I'll quickly go through it, then we close. Amen? Mm-hmm. If you look at Matthew 19, you see that Jesus talks about marriage there. I'll close with that. Let's go to Matthew 19. Praise the Lord. Amen. Because because of the hardness of man's heart, he's been forced to do things the way that we can even understand him. Amen? Mm-hmm. The natural ways is not his ways. But because of the hardness of the heart of man, he is being forced to accept things, to just allow, you know, sometimes we say, I would say he allow it. You understand me? He always allow what you allow. Until you allow it, he will not allow it. Amen. Matthew 19, let us quickly go here. Amen. And it came to pass that when Jesus had finished this saying, he departed from Galilee and came into the coast of Judea, beyond Jordan. A great multitude followed him, and he healed them there. And the Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? Are you getting it? And he said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and their twain shall be one flesh. Wherefore, they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement as and to put her away? And he said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffer you to put away your wives. But from the beginning, it was not so. God's word is all kind of peace here. Amen. Sometimes he can even see that without the peace of this world, he can hardly do things here. Is somebody getting it? Amen. So you can see that he said from the beginning it's male and female. You see, one male, one female. And then he said, they divorce. Why? He said, Moses now said, you can do it. Why? Because of the hardness of your heart. Because you refuse to follow Christ. You refuse to listen to God. You never listen to God, you listen to your flesh. To flesh. Moses erlaubt die Scheidung wegen der Hartherzigkeit der Menschen, aber ursprünglich ist es nicht so gewesen. That was not the will of God for them. Das war nicht Gottes Plan. The will of God for them was the first. But now it's allowing something else. Der Wille Gottes war ursprünglich, dass Mann und Frau zusammenbleiben, weil jetzt ist es anderes. What Moses gave them is not from, was not from Moses, it was from God. We'll continue from there on Sunday. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please understand that the Lord wants us to be praying for them, for the people. Amen. Mm. And we are not to hate them. Mm. And we are to always seize opportunity to preach to them. Mm. He wants us to really preach to them and help them to know Christ. Amen. Amen. And and please, I don't know if you know anybody that don't go to them with the natural. Go to them in the spirit. You understand me? Because that is what you have. But you don't hate them though they are in the flesh. That's what he's trying to help us to understand. Mm. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, if you have any question, you can quickly ask them to close. Amen. Also, du hast ja auch über das Wehe gesprochen.